Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan. Wir sind in Folge 19 und hier ist der Mann, der bis gestern noch dachte, Halloween kommt aus Österreich. Hallo René. Hallo Stefan. Okay, ja. Den Witz wollte ich erst überlegen wieder, aber ich habe ihn verstanden. Okay, alles klar. Ja, ich habe auch bei der Einleitung ein bisschen gedacht, wir müssen erstmal ein paar Leute vorstellen. Wir sind nämlich nicht alleine heute. Ja, warte, bevor du so schnell bist. Cool. Genau, wir haben heute Gäste, oder wir haben einen Gast dabei, aber er ist in Begleitung. Weil wir haben ein ganz besonderes Thema. Ja. Und zwar die zweite Auflage des Geocaching-Podcasts. So sieht's aus. Ja, und da haben wir uns professionelle Unterstützung geholt. Mit dabei ist heute der Geobastard. Hallo Olli. Ja, hi. Hi Olli. Olli, bevor schön, dass du da bist. Bevor wir dich gleich vorstellen, ja. Muss ich auch was ganz Wichtiges sagen. Also ich habe Olli im Internet gesehen und habe gedacht, ach, der... Deine Internetbekanntschaft. Sozusagen. Ja. Und habe ihn angeschrieben kleiner Hinweis an euch, bitte nicht nachmachen. Wir haben uns mit jemandem getroffen, den wir vorher nicht kannten, aber wir sind gut vorbereitet. Stefan und ich dürfen das, sich mit fremden Leuten aus dem Internet treffen, denn genau. Ich habe einen Elektroschocker dabei, Stefan Pfefferspray und wir haben 2 Wochen lang einen Selbstverteidigungskurs an der Volkshochschule gemacht. Deswegen, ja. Also bitte nicht nachmachen. Ja. Nein, der Olli ist ganz netter, habe ich gesehen. Ich habe aber auch einen Cashkill dabei. Achso, da eh keine Chance. Genau. Der Olli ist nicht alleine, der Olli hat einen Hund dabei und das Buddy. Das Buddy. In der Reihenfolge. Also die Leute von Geobastards, die das gucken, werden den Gewicht auch optisch kennen. Genau, also da hat Olli schon einen Hinweis gegeben, müsst ihr bei YouTube mal schauen. Geobastards. Geobastards, sehr interessanter Podcast. Und wir haben auch weibliche Begleitung dabei. Ja. Vanessa ist dabei, die quält ja sonst Leute. Wer sich den Zahnarzt-Podcast reingezogen hat, der weiß... Wer Vanessa ist. Und der weiß auch, wer heute fällig ist. Ach so. Ja. Oh je, stimmt, da war ja was. Also Vanessa wird uns da helfen, wo Männerlogik nicht mehr weiterkommt, denn wir werden einen Cache suchen und Olli hat einen ganz besonderen ausgesucht. Ich musste ihn ein bisschen abhalten. Wir haben eine Woche gebraucht, um einen Cache zu finden, weil ich hatte blöderweise gesagt, das Lost Place klingt ganz gut, aber die 6-Stunden-Tour, die habe ich uns beiden erspart. Und willst du sagen, was du gesagt hast, als ich dir ein paar Videos gezeigt habe, wie das so aussehen könnte? Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Stefan war nicht so begeistert. Hat gedacht, ich habe Angst gehabt, ja. Ich will ihn davon abbringen. Ja. Aber wir haben jetzt was gefunden. Ja. Genau. Naja, Geocaching ist halt oft auch eine sehr schmutzige Angelegenheit. Ja. Wenn man dann tiefer in die Materie eintauchen will. Also so wurde mir ja gesagt, ihr möchtet ein bisschen tiefer in die Materie geocachen. Nicht das zu tief. Das habe ich so nicht ausgedrückt. Ja. Okay, nicht so tief. Wir haben einen leichten Cache rausgesucht. Wir wissen nicht, wo wir sagen, wo wir sind. Ja, gerne. Wenn das nicht zu viel ist. Wir sind in KB und der Cache ist von Codex. Schöne Grüße an Codex, falls er jetzt hier hochhört. Jetzt muss er. Genau. Und wir gehen zur ersten Station, das ist ein Wandbild. Ah. Okay, also es gibt ja verschiedene Cache-Arten. Das hatte der, wer gut aufgepasst hat in der ersten Folge. Es gibt ein Multicache ist das. Das ist aber kein Multi, das ist ein Rätsel. Ein Multi. Das ist ein Multi. Ich habe mich ja schon mit Olli unterhalten. Also es gibt auch Rätsel-Caches, die wie Multis sind, wo man quasi die erste Station durch ein Rätsel rausfindet. Okay. Aber bei einem klassischen Multi ist die erste Station immer fest auf der Karte verankert, wie ein Tradi. Und da fängt unsere Suche dann jetzt an. Genau, also wir haben Tradis gemacht vorher, also Stefan und ich haben im Juni, wo übrigens scheiß Wetter war, ich bin froh, dass es heute besser aussieht. Ja, da war sehr verregnet. Ja. Wir haben im Juni ein paar Tradis gemacht, die einfachen Bück-Caches, würde ich sie mal nennen, wo man sich nur bücken muss oder recken muss. Und rund um Alex, du hattest gesagt, dass dir das Spaß gemacht hat. Ja, fand ich gut. Heute ist der Spaß vorbei. Nein, Level 2. Also es ist ganz, ich habe jetzt wirklich, nachdem ich mir ganz viele Dinger geschickt habe, habe ich jetzt wirklich was. Ganz leicht. Weil wir gucken, wir meinen die Cache mit, ich habe extra meine gute Hose angezogen, der Cache mit Warthose und Leiter, der ist es dann nicht geworden. Nee. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also ich habe den mit der Warthose sogar ohne Warthose gemacht. Echt? Ich bin dann einfach so, ein richtiger Cacher ist für den Cache. Ja, genau. Bin ich in den Keller so ohne Warthose, okay. Da war halt die Hose. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, also dann heute in Tradi ist es ein kleiner, großer. Multi. Multi, richtig. Heute Multi, ein kleiner, großer. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, vier Stationen. Nee, also, von der Dosengröße? Von der Dosengröße. Oh, da möge ich nicht zu viel verraten. Ah, okay. Es ist übrigens keine auch Hinweise ein Premium-Cache, das heißt, mit dem Account, den du bis heute noch nicht angemeldet hast, Stefan. Was? Dem Kosten, hast du dich angemeldet? Na, selbstverständlich. Du hörst wohl unseren Podcast nicht. Okay, also Da muss ich eigentlich. Ich bin angemeldet, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Aktion gehabt. Ah, okay. Ja, das ist leider einer, den wirst du nicht loggen können, weil da muss man Premium-Mitglied sein. Ja. Ich wollte jetzt die Zahl mal nachrechnen: 29,99 €, also 30 Euro im Jahr oder 10 Euro für 3 Monate. Mit der, was war das, geocaching.com, mit der App, oder? Genau. Okay. Es gibt aber auch einen Trick, jetzt Premium Cache mal davon abgesehen, gibt auch einen Trick, wenn man die c.geo-App nehmen. Die ist aber nur für Android. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe nur Android. App, genau. Also GCO-App, die ist nur für, c.geo, die ist nur für Android, aber okay, die kann man auch benutzen. Und da hat man halt die verschiedenen Cache-Sorten auch ohne Premium-Mitgliedschaft. Natürlich möchte Groundspeed damit irgendwie Geld verdienen. Alles klar. Und deswegen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Erste legen wir los. Unsere Nase und wir gehen hin und dann nehmen wir euch dazu, wenn wir was Interessantes zu erzählen gibt. Ne? Alles klar, dann bis gleich. Wir stehen jetzt hier vor dem Wandbild, was Olli schon angedeutet hat. Erste Frage. Jetzt in der Beschreibung sind ein paar Fragen. Wollen wir mal gucken. Erste Frage. Wie viele aufgemalte Fenster seht ihr insgesamt? So. Auch die, die nur halb zu sehen sind. 3, 6, 9. Sind hier vorne noch welche? Hier geht's los, ne? Oder? Achso, die zählen ja mit, oder? Nur das Wandbild. Oder? Ah, nur das Wandbild. Die Antworten notieren. Ich schreibe mir das mal auf. Genau. Hier kannst du auch meinen Zettel nehmen, wenn du willst. Nee, ich hab Stift habe ich auch. Ich habe einen eigenen Zettel. Na gut. Ich habe sogar ein eigenes Konzept. Die nur halb zu sehen. Die Frage, ob die Fenster an den Gebäuden oder die großen. Achso, das ist natürlich eine. Und ja. Die Frage ist, ob das da hinten als Fenster zählt, wenn da gar keine Scheibe drin ist. Das kommt ja als nächste Frage. Da kommt genau. Also Fenster in Fenster zählt es auch? Na, was steht da? Von außen. Die halb zu sehen. Ja, okay. Weil hier unten ist ein halbes. Okay, nee, die anderen sind sehen, ja auch. Die großen sind auch. Genau, halb. Wo der Waggon vorsteht. Genau. Und man sieht ja auch, das hat mit dem Ort natürlich zu tun hier. Ganz klar. Und meistens benutzt. In weil du Multis hast du oft so, dass du zum Ort geschickt wirst, da ist eine Infotafel oder wie hier ein Bild. Und damit gehen die Owner halt auf immer sicher, dass du wirklich da bist. Ja. Du kannst im Vorfeld keine Arbeit leisten, musst hier stehen, musst hier die ersten Fragen beantworten und dann gehst du weiter. Vor allem kann man so den Ort ja auch aber kennenlernen auch? Im Geocaching. Das halt wir hatten gestern, hatte ich die Rüdersdorfer Tafelrunde gemacht. Aha. Und das war auch so richtig schön klassisch, den hätten wir vielleicht auch machen können. Ja. Wo du wirklich nur durch Rüdersdorf gehst, du hast die Tafel und musst auf den Tafeln deine Werte entnehmen. Also das sind Sätze, wo dann halt Punkt und 4 Punkte. Ach so, einfach die Lücken. Genau. Erfüllen. Okay. Also, sag mal schon mal die nächste Frage. Wann ist erzählt da hinten noch ein paar Fenster? Zweite Frage. Wie viele Menschen sind zu sehen? Das sind Bahnarbeit. Ne, irgendwie ist vielleicht in der Lok einer. Genau. Also ist wirklich die komplette Mauer gemeint. Die komplette Mauer, okay. Wie viel habt ihr? Nächste Frage. Ja. Wie viele Glasscheiben sind von links an am 14. Fenster zu sehen? Von links an bis zum 14.? Wie viele Scheiben? Was ist das? Im 14. Fenster. Ist das eine Frage eines Intelligenztests? Weil wie viele Scheiben sind das? Das ist wirklich schwierig herauszufinden, was der Owner was er meint, verlangt. Genau. Auch so. Schreibt dir irgendjemand mit? Ja, René. Hast du? Okay. Frage 4. Welche Zahl sieht man im von links an 5. Fenster? Ach, warte mal, du musst mir mal die Buchstaben dazu sagen. Ach nee, jetzt kommt der erste. Das ist A. Welches Fenster? A, Fragezeichen. Vom 5. Fenster. Im 5. Fenster. Nochmal, wie ist die Frage? Welche Zahl sieht man im 5. Fenster? A10. A10, ja, A10. A, ihr stört deswegen das A, ne? Okay, sehr gut. Hast du? Ja, 10. Kommen wir zur 6. Frage. Wie viele Anhänger hat die Lok? Frage 7. Wie viele Räder hat die Lok inklusive Kohlewagen? Was ist in Frage 6 gewesen? Wie viele Anhänger hat die Lok? Hast du eine Frage vergessen? Was für Frage 1 war die Fenster? René, also pass auf. Frage 1, wie viele Fenster, genau? Frage 2. Wie viele Menschen? Ja. Wie viele Glasscheiben? Ja. Welche Zahl? Ja. Warte mal, stimmt, wir haben eine übersprungen, die 5. Im 6. Fenster seht ihr eine römische Zahl. VII, das ist eine römische 7. Ja, ja. Haben wir. Okay, Frage 6, wie viele Anhänger hat die Lok? Haben wir. Und jetzt Frage 7, wie viele Räder hat die Lok inklusive 10. Kohlewagen? Wenn er einen Fehler macht, so ist auch nicht schlimm, ich habe ja die Station schon. Also ich wollte erstmal, dass er so... Okay. Wir machen das schon richtig. Genau. So, jetzt die Aufgabe. Die geht leider auch nicht mehr, wenn man schon lange da und rätselt immer rum und dann noch was falsch macht. Wann hast du den gemacht? auch. Ein bisschen her, ja. Ja, auf jeden Fall schon, ja. Oh. Okay, jetzt. Also, warte mal, 20 habe ich. 20. Jetzt kommt die Aufgabe. Addiert nun alle Werte der 7 Fragen. Also 20, 30, 40, 50, 51, 58, 59, 66, 68 würde ich tippen. Eine zweistellige Zahl. In Klammern steht hier QS gleich 16. Was heißt das? QS ist die Quersumme. Ach so, okay. Also man muss, Geocaching hat auch leider viel mit Mathe zu tun. Ich glaube, die Quersumme soll 16 sein? Hier steht Quersumme gleich 16. Quersumme gleich 16? Naja, dann? Quersumme sind immer, wenn du ja, die eine zweistellige Zahl hast. Nee, ja doch. Ja, bis jetzt. Jetzt habe ich einfach hingedreht, das passt. Okay. Nun zur letzten Frage. Wie lautet die 7-stellige Loknummer? Da steht sie, wo der am Fenster da unten die Nummer der Lok. Das ist halt wirklich, wa? Wer mit Mathe nicht gut klarkommt, der hat schon verloren. Ich habe erst wirklich so, wie nach der Schule Englisch erst durch die Musik gelernt habe, habe ich durch Geocaching erst wirklich so ein bisschen in Mathe. Ich wusste vorher nie, was eine Quersumme und so braucht ich nicht. Warum wird das? In der Schule mal so eine Mathe brauchst du für spätere Leben. Da kann man doch mal auf die Schulen zugehen, dann sollen die mal hier so einen Ausflug machen. Ja. Das wäre doch die Idee. Aber bei mir dagegen sind auch viele Lehrer wirklich Geocacher. Ja. Man merkt das an den Aufgaben. Echt? Okay. So, was habt ihr? Okay. Addiert jetzt die Loknummer und die Summe von den 7 Fragen. Achso, die haben wir ja schon gezogen, die Summe. Ja. Genau, und jetzt addiert es. Zusammenrechnen. Das sind so... Eine 7-stellige Zahl? 5 Millionen. Ungefähr. Wird die einfach eine 7-stellige Zahl rauskommen. Ach, guck mal. Die ganze Zahl. Das ist der Owner von dem Cash. Ah, okay. So ein Zufall. Er hat auf mich nämlich damals auch hier gewartet, weil er sieht ja, wer einen Termin bucht. Ach, und dann kommt er immer mal vorbei. Ja. Bei mir hat er daneben gestanden die ganze Zeit. Echt? Aufgepasst. Also 9. Ich glaube, er kommt drüber, ja. 6. Haben wir gleich nochmal. Ja, ich kann nicht rechnen. Nee, ich kann so nicht rechnen. Soll ich übernehmen, 6, René? Dann musst du das Mikro haben. 4, 1, 8. Hi, Stefan. Aber man sieht ja nichts. Okay. Taschenrechner, wichtige Ausrüstung. Joker dabei. So, das ist die Nordkoordinate. So, die geben wir gleich in Google Maps bestimmt ein. Das ist die Ostkoordinate. Ja. Ist nicht mehr. Das war noch ein Klacks, oder? Steht hier. Steht hier. Hinweis. Da kannst du gleich. Ach so, okay. Die Frage kommt ja von ihm. Das war doch ein Klacks, ja. Das war doch ein Klacks, oder? Ja, oder? Ist ein Ostenhandel? Da kannst du hier gleich was zu dem Cash sagen. Ja, genau. Was soll ich sagen? Dann geht's weiter. Geht's weiter. Hinweis, alle Stationen, na. Kann man da irgendwann mitkommen? Komm lange weiter. Du hast lange. Komm ich mit. Okay. Kann nicht schaden, wenn man den Owner dabei hat. Ja. Jetzt steht da, nehmt folgende ECA mit, etwas zum Schreiben, genug Zettel, volle 9 Volt Batterie, eine Schnur, 2 Meter lang, mit starken Magneten. Na, ich hab meinen Metallheber dabei. Okay. Also ihr könnt mal vielleicht eine Schnur machen. Ein Hinweis ist in einem Eisenrohr. Eine UV-Lampe, eine Taschenlampe, Zeit, Geduld. Fingerspitzengefühl. Handschuhe habe ich, um in irgendwelche Löcher reingreifen zu können. Wow. Ich habe hier das neueste Gadget, was die gibt auf dem Markt. Ja. Habt ihr die Koordinaten? Ja, wir haben die Koordinaten. Wo sollen wir die eingeben? Die Koordinaten gibt man jetzt ganz normal bei Google Maps ein, oder? Oder in der Geocaching-App, theoretisch. In der App könnt ihr die auch eingeben. Okay. Aber ihr könnt ja den nicht sehen. Ja, genau. Dann gehen wir einfach über mein Handy, würde ich sagen. Ich habe die auch noch. Auch. Also, welche Koordinaten habt ihr denn? Jetzt müssen wir überprüfen, ob wir auch richtig... Genau. Jetzt kommt Potsdamer Platz oder so raus, in den Koordinaten. Dann haben wir was falsch gemacht. Was, ihr seid am Potsdamer Nein. Platz? Nein. Und du beobachtest das hier alles? Ich beobachte halt immer. Ja? Aber bist du aktiv ja dann auch, oder? Ich cache selber nicht. Nee? Nee. Immer nur mit Ich bin immer Anhang. Sein Begleiter. Wir sind ja schon vorher stark befreundet gewesen. Ja. Hat das ja Tobi für sich entdeckt. Und es ist halt immer ein schöner Trip. Da komme ich halt gerne mit. Man kommt raus, sitzt nicht zu Hause. Ja. Gerade so Geschichten wie Brocken und so. Man fährt ja auch echt durch die Gegend. Ja, das ist doch cool. Du bist quasi der Assistent von euch. Sozusagen. Ich habe eigentlich auch mal Kamera geführt. Ja. Genau, seid da richtig. Hey, haben wir es richtig ausgerechnet? Bestand. du einfach nicht, umso mehr Leute kommen, desto überrannter wird dieser Cache. Da ist so nichts Besonderes mehr, ja, sozusagen. Richtig. Ja. Und wie lange hat es gebraucht, den sozusagen aufzubauen? Also die, oder war der schon immer mit den ganzen Stationen? Oder ist er war dann schon gewachsen? Immer mit den ganzen Stationen, ja. Die Stationen an sich haben sich nicht geändert. Also okay. Nicht mehr oder weniger geworden. Ich habe für die Station insgesamt ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich alles so zusammengebaut hatte. Cool. Das Einbauen nachher im Finale ging schnell. Dann ja. Nicht schlecht. Die weiß ja schon, was Trailbugs sind. Und, ja, hier lagen ne, die anderen Bahnschienen. Ah, okay. Ja, die sind leider weg. Jetzt liegt nur noch die. Hast du gefunden? Okay, hast du was gefunden? Vanessa ist fündig geworden? Ah. So. Warte mal, da gucken wir mal kurz drauf. Warte mal, es ist beidseitig. Wir können uns das ja mal aufschreiben, wofür auch immer das sinnvoll ist. Achso, Vanessa packt das wieder rein, macht das zu. Ja. Cool. Okay, also wir haben jetzt die App nochmal, ne? Gefunden. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Hinweis jetzt anfangen. Genau. Das heißt, was habt ihr denn? Wir haben N. Nee, genau. E wie, was könnte E sein? E ist Ost. Osten und N ist Norden, genau. Und genau. B ist 2, also wenn man es als Zahl nehmen würde. Was das wisst ihr schon, ja, mit dem, was gängigerweise genau. Mal benutzt wird, ist das der Buchstabenwortwert. Das ist eine 2, G ist. Du, also, du hast die bestimmt schon im Kopf, ne, die Buchstaben. Na, Osten, nee. Osten muss ja 1, 3 sein, wahrscheinlich. G ist 7. Ach so, okay, oh, ja. Ja, jetzt habt ihr so drei Zahlen. Ihr habt drei Zahlen für Ost, ihr habt drei Zahlen für Nord. Das sind immer die letzten drei, genau. Weil je nach, also je weiter nach hinten geht, desto ja. Genauer das wird die da, Koordinate. Das fest. Dann kannst du mal eingeben. Sorry, hier die so. GPS-Koordinaten. Ja. Ist das an? Ja. Geht jetzt im Radio? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Deswegen habe ich immer ein alkoholisches Getränk gehabt. Da kann ich sagen, ich erinnere mich nicht. Genau. Die letzten drei. So, Vanessa und René geben die Koordinaten ein. Wie lange machst du das schon, Olli? Oh, seit 2016. Echt? Also ich, ich bin auch seit 2016 dabei, ja. Seit April. 17? Nee, 15, 14 oder so. War schon so früh. Ja, und wie viel Cash hast du gefunden? Jetzt gerade? Insgesamt? Bestand? 1700 irgendwas. Wow. Grad. Ich habe, aber ich bin auch ein Genusscacher, kein Statistikcacher. Ich habe 126. Ja, na Genusscacher. Es kommt nicht auf die Zahlen, sondern nur mehr auf die Erlebnisse. Genau. Du, wie viel hast du? Hier der Angeber. Über 5000. Wow. Naja. In wie vielen Ländern? Ja, in drei. Drei, okay. Wow. Und bei dir? Also Monaco zähle ich ja mit dazu. Ist ja jetzt ein eigenes Symbol geworden. Ha? Echt? Ja. Ah, das ist gut. Zählt als eigenes Land dann. Ja, das ist. Achso, Nordkorea schon? Nein. die drei Stücke. Da habe ich letztens erst was von gehört, dass in Nordkorea so ein Tradi versteckt worden sein. Der hat aber noch keiner gefunden. Ja, es gibt mehrere Cash, die noch keiner gefunden haben. Ja, 52 leer, genau. In Alaska hast du nie gesehen. Nee. Oben in der sibirischen See auch diese Dinger. Und dann, was seit Jahren auf dem Flossen fein wartet. Da muss man rein. Bei der Raumsonde hier oben, da, die da rumspielt, ist so ein Cash. Wer soll da hinkommen? Ross. Ja, gut. Ja, stimmt, war so. Was war denn der? Bei mir war die Station damals anders, ich kann euch nicht helfen, ich habe keine Ahnung. Ach so. 500 Meter. Kannst du dich nicht erinnern. Was war denn der spektakulärste Cache, den du jemals hattest? Oh, das ist immer so eine Frage. Oder an den du dich immer noch erinnerst, der ein bleibendes Erlebnis? Viele. Viele. Also jetzt natürlich hier der Cache mit dem Erlebnisraum. Das hättest du jetzt auch gesagt, wenn er nicht da wäre natürlich. Ja? Aber gibt also wo ich auch eine Folge gemacht habe, wo ich auch den Owner getroffen habe, war BOA, Böser Onkel Andi. Das hast du gesehen, ja? Ich habe mir auch immer. Hast du noch gemacht? Ja, natürlich. Den muss man machen. Das ist ein Lost Place Cache, der, also wenn man gut ist, schafft man ihn an einem Tag. Mhm. Aber eigentlich soll man mehr Tage einplanen. Das ist bei mindestens. Wo ist der? Der ist bei Eisleben Lutherstadt. Okay. In der Nähe. Also ist generell Eisleben Lutherstadt, kann ich jedem Cacher empfehlen. Das ist das Gebiet vom bösen Onkel Andi. Der macht geile Tradis, der macht geile Multis. Da ist wirklich hinter manchen Dingern auch wirklich Story und Geschichte hinter. Und so wie böser Onkel Andi in Eisleben Lutherstadt, habe ich schon gesehen, dass deine Cache eigentlich auch als mich gut bewertet sind. Also du bist der böse Onkel Andi von KW. Ah, okay. Der Codex. Ja. Und habt ihr was, wo euch sicher seid? Ja, wir würden, also ich glaube, wir können jetzt den ordentlichen Weg gehen über die Straße oder wir laufen einfach durch. Wir laufen durch, dann machen wir das. Geocacher muss man außerhalb des Wassers sehen. So, wir haben die nächste Station erreicht. Und jetzt wird's spannend, weil wir stehen vor einem Rohr und brauchen jetzt Magnet und Schnur. Nee, da haben wir Schnur. Günther ist der Hund, nur zur Erinnerung, ist nicht René gemeint. Er muss ja nicht, man soll mit Kästen mal ordentlich umgehen und nicht ja. Das jetzt bei Rohr. Sein Rohr ist es dann. Genau. So. Und die da drin ist irgendwas, das Rohr ist ungefähr 1,50, 1,60 hoch. Stell dich mal daneben, du bist so 1,40. Ich? Nee. Ja, bist ein bisschen größer. Ich habe gerade bei Vanessa überlegt, aber ich wollte nichts Schlechtes. Was Schlimmes ist das, der Magnet? Das ist der Magnet. Leuchte mal rein. Jetzt müssen wir den so festmachen, dass er nicht da unten drin bleibt. Das kriegen wir schon hin. Machst du eine Doppelschleife? Genau, also Geschick ist natürlich auch gefragt beim Geocachen. Nicht zum Klettern geeignet, die Schnur. Hält dich wahrscheinlich nicht aus. Steht hier drauf. Ja, jetzt wird der Magnet reingehalten. Wenn er denn bis unten überhaupt ankommt. Ach klar, dann müssen wir jetzt die Schnur natürlich ein bisschen nachgeben. So. Also du siehst ja nichts, es ist dunkel da drin. Super dunkel. So. Rolle gleichzeitig die Schnur ein bisschen auf. Guck mal, ob irgendwas greift. Ne? Das ist jetzt wie Angeln. Ja. Wie diesem Angelspiel früher, ne? Wo man so. Wir gehen mal davon aus, dass. Hat Flupp gemacht. Ja, jetzt. Da hast du was. Jetzt zieh mal. Hat was angebissen. Oh. Nee? Ist immer noch nicht. Nee. Aber es ist irgendwie. Ja, wie so oft beim Geocamp braucht man nicht. Oh. Ach, also doch richtig. Bis jetzt ist es auch schwerer. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Und? Was kommt zum Vorschein? Eine Dose. Ah, da ist. Easy PET-Link. Und ja, ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist da drin. Vermisst jemand seinen Wohnungsschlüssel? Nee. Cool. Neue Koordinaten. Ja. Die Frage ist jetzt. Das heißt, man legt den. Man schreibt die Koordinaten ab. Wir nehmen die Dose mit und den Schlüssel. Ist das so? Ja, aber es wäre ja Quatsch, die Dose reinzumachen. Wir müssen so hier das ein. Das siehst du, da hätte ich jetzt. Ja, wäre ich jetzt gar nicht drauf. Dann lassen wir das mal so dran. Damit so, wir den dann nicht nach. Stimmt, dann müssen wir reinfallen. Den runterfallen. Den lassen. Es sei denn, du kletterst ins Rohr und machst mit der unten das den ab. Okay. Also, ich gebe euch jetzt die Möglichkeit. Ja. Für den Rückweg eine kleine Erleichterung. Ihr müsst nicht nochmal hierher. Ihr könnt den Schlüssel hier lassen. Schreibt euch aber die Koordinaten. Okay. Weil, die brauchen wir jetzt sowieso. Genau. Die Überlegung war, also der Schlüssel ist sozusagen nur. Als, genau, also nicht als weiteres. Ne? Ich habe aber noch einen Schlüssel. Ach, okay, alles klar. Dann vereinbaren wir. Richtig. Also es das heißt, genau, bei Multicache kann es sein, wenn wir in verschiedenen Stationen waren, dass wir nochmal zurück müssen und die Sachen wieder ablegen. Also man muss den Cache generell immer, bei Multicache vor allem wichtig, den Cache immer so verlassen, wie man vorher gefunden hat. Das ist klar, ja. Ich hatte im Erzgebirge, hatte ich mal einen Cache gehabt, den Wald heute. Da war es richtig schwer, alles wieder so zurückzupacken. Ja. Weil du bist in einem Häuschen drin und hast da wirklich so Escape Room-mäßig verschiedene Aufgaben und das alles wieder so zurückzupacken. Die haben dann auch im Final extra mal eine Liste gemacht, wo du die Sachen hinpacken sollst. Das ist ja die Nachbearbeitung natürlich tierisch schwer. Aber ja. Und wie ist es? Also ich habe ja gelernt, weil ich ja neu bin beim Geocaching. Manchmal gibt es dann auch so eine Bücher, wo man sich eintragen muss. Wie ist es hier beim Multicache? Das kommt dann noch irgendwann. Bei jedem Geocache. Ja, genau. Aber ein Buch oder ein Zettel, es ist immer wichtig, dass in einer wasserdichten idealerweise Verpackung irgendein Streifen ist, wo du dich einträgst. Genau. Gibt aber auch halt hier Lattenzaun-Cache. Ja. Da musst du halt eine Holzlatte basteln und die an den Zaun nageln. So, ein bisschen läuft schon auch nicht schlecht. Weiß man vorher dann theoretisch, okay. Also es gibt eine Metallplatte, da muss man mit Stanz zahlen oder Buchstaben seinen Namen rinstanzen. Wow. Auch. Aber wichtig ist immer, dass du dich an dem Cache verewigst. Genau, ja. Ja. Also, es gibt auch kreative Logbücher, ne? Genau, ja. Von wegen irgendwelche Sachen. Hat er gerade gesagt, so mit Stanzen oder. Ja, Hände voll. Einmal und deswegen ist halt bei dem Cache auch Terminpflicht, weil wenn jetzt schon Cacher hier gewesen wären und die Schlüssel mitgenommen hätten, würden wir nicht mehr. Dann angelt der andere halt ein bisschen länger. So. Und jetzt einfach fallen lassen? Ja. So wäre fies, ne? Ich hatte es bei dir neulich auch gesehen, da war ein Rohr und da war er drin, musste das Wasser reinkippen. Wasser, ja. Genau, die Wasserkiste. An dem Ding war, der hat ein Loch gehabt und das konnte halt nur zu zweit machen. Ach, musst du zuhalten? Löcher. Achso, hast du das zugemacht? Ja, du hältst einen Daumen hoch. Ja. Nee, das, was ich gesehen habe, ist, du standst da vorne, hast Wasser reingekippt und hast nicht zugehalten. Deswegen hat man als Geocacher immer Klebeband mit. Ja. Oh, hier, geheime Tipps. So eine Panzer Dinger mit 20 Löchern drin und dann reichen deine Finger nicht mehr aus. So eine Lebensweisheit, keine Geocacher-Weisheit. Ja, genau. Immer Klebeband mit haben. Nee, bei mir ist es noch extremer. Ich gebe nur was auf Panzertape. Baut alles aus Panzertape. Panzertape ist auch gut, ja. Möbel, Tresen, dann gibt man die. Genau, also wir haben jetzt wieder... Campingstühle, Tische. Ja. Station 3, neue Koordinaten. Wie viele Stationen gibt es insgesamt? Das kommt jetzt zum Finale. Jetzt kommt es, also das weiß man aber vorher, ne? Das Feine Location, also der Erlebnisraum, wie so. Ah, und dann nachher gibt es noch Feuerwerk, oder? Wenn wir das geschafft haben. Wird ein bisschen, ne? Ja. Wer es in Rekordzeit schafft, dessen Namen wird in den Himmel geschrieben. Oder? Ah, cool. Aber wo Rekordzeit? Was war denn der Cache, wo du am längsten oder am kürzesten? Ja, gute Frage, genau. Wo ist denn jetzt? Der längste. Den du nicht beim ersten Mal gefunden hast, sondern nicht beim zweiten Mal, nicht beim dritten Mal. Ja, wo ich meiste Zeit gebraucht habe, wirklich? Oder ja, beides. Der schwierigste von der Zeit war wirklich der Schatz der Elfen, der liegt bei mir in Fürstenwalde. Okay. Da war es noch eigentlich beide draußen. Er erinnert sich hier. Und der war ein Doppelfünfer, also heißt, hat er ja schon im Podcast erzählt, die Schwierigkeit und Gelände. Hatte der beides 5, also den schwierigsten Wert. Ja. Hattest du Codekarten, die hast du dann gefunden, du hattest keine richtigen Koordinaten, sondern nur Hinweise, wie die Gegend aussieht. Und daher für das Ding habe ich mir wirklich mal eine ganze Woche Zeit genommen und geschafft, manchmal Wochen, dafür Monate. Weil du hattest als einzigen Hinweis, das Feine ist irgendwo in Brandenburg. Okay. Du bist dann wirklich, hast du geguckt, welche Berge sind so hoch, da war eben ein Hinweis auf den Berg. Den brauchtest du im Boot. Ja. Schatz der Elfen hast du ja schon? Nee, leider nicht. Der ist hart. Also ich brauchte auch ganz viel Kontakt zum Monat. Wochen. Eine Woche. Eine Woche. Wow. Für den. Aber wirklich eine Woche am Ball bleiben, mit den Rätseln beschäftigen und ohne kontaktieren, schreiben, immer wieder auch zu Stationen hinlaufen, weil du die nicht findest. Weil Problem bei Caches, die nicht oft besucht werden, ist halt, dass das alles irgendwann die Natur sich zurückholt. Ja. Und dann ist er weg, sieht man die Wege nicht mehr, weil da nicht so oft Cacher langlaufen, weil es halt ein schwieriges Ding ist. Ja. Okay. Ja, wie ist es eigentlich zum Beispiel hier bei dem Gelände, wenn jetzt Winter ist, 20 cm Schnee, kann man da überhaupt noch cachen? René ist gerade dem Hund auf die Füße getreten, die Pfoten. Aber sie vertragen sich schon wieder. Ja, manchmal ist er nachfragen. Na, wie ist es, also Caches genau, sind die für jedes Wetter geeignet? Oder? Ja, da gibt es Attribute. Du hast in den Caches Attributen, wenn zum Beispiel du eine Schneeflocke drauf hast, und da nicht zugänglich, die uns die Tür durchstrichen, heißt, dass es sich meistens um Bodenversteck oder so handelt. Ja. Und da kannst du ja natürlich, man kann die auch im Winter finden. Na, hier jetzt, zum Beispiel, wenn du voll Schnee ist dann und zugefroren ist, dann kriegst du das Ding ja gar nicht raus. Ja. Da musst du noch hinschreiben, ist im Winter noch nicht passiert. Okay. Ja gut, hier gibt es nicht so viel Winter, ja genau. Ne? Aber wenn wir schon bei Fragen sind, haben wir ja nur vorher beantwortet irgendwie, warum gerade Geocaching? Also gibt da so schöne Sachen, Synchronschwimmen kann man alles machen, aber warum gerade Geocaching? Ich hab für Synchronschwimmen bin ich super hart, Widerstand im Wasser. Fussel beim Ablassen. Ich bin da, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wenn ich angefangen habe, bin ich da irgendwie drauf gestoßen, weil ich gesucht habe, wo man draußen unterwegs ist, was kostenlos ist, hat sich angepriesen am Anfang. Gut, du kannst es kostenlos betreiben, aber macht natürlich mehr Spaß und mehr... Du suchst dann die Herausforderung, genau. Ne? Wenn du diese Premium-Mitgliedschaft oder so hast. Ja. Was war deine Frage? Warum Geocaching? Ja. Genau, warum gerade Geocaching? Das war ja vorher nicht. Weil es in war oder hast du gesagt, probiere ich mal aus und... Nee, nicht weil es in war. Also ich habe mit meiner, mit der Mutter von Nell, habe ich vor Ewigkeiten mal, die kam mit jedem neuen Scheiß, die kam mit Pokémon Go an und so. Habe ich das mal ausprobiert, dann habe ich es eine Weile sein lassen, dann habe ich mir nochmal irgendwann später einen neuen Account gemacht, weil ich wusste, da gibt es ja sowas. Einfach für mich mal ausprobiert und Stück für Stück, für jeden Cache lernst du andere Facetten kennen, andere Codierungen. Ja. Dann fängst du an, Rätsel-Cache zu machen, dann siehst du, was da alles möglich ist. Du siehst Orte, also du siehst deine eigene Homezone, wie man es unter Cache nennt, deine eigene Heimat siehst du unter einem ganz anderen Blickwinkel. Ja. Also wirklich, man entdeckt die, richtig. Du siehst Lost Place und so. Und, jetzt mal nur eine Notiz am Rande. Meine Freunde müssen natürlich immer viel darunter leiden, dass ich so viel vom Cachen laber. Aber selbst die haben mir zu meinem 30. Geburtstag eine riesen Überraschung gemacht, aber das ist dann bei YouTube. Ach so, okay. Wann? Jetzt schon? Nee, erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Ich bin mit Schneiden sowas von gerade geschnitten? Ich bin da jetzt mit Holland gerade mal fertig. Oh, Schneiden. Ja, in Holland sind wir auch noch. Hat er sie im Herrlicher dann auch gedreht? Im Herrlicher hat er auch Und genau. Also wir haben schon gesagt, du hast den YouTube-Kanal Geobastards. Ne? Wie groß ist da das Team? Also, oder ist es sozusagen dein Account mit deinen Freunden? Oder? Das war mal eine Sache, die ich mit meiner kleinen Schwester damals angefangen habe. Ja? Die hatte so eine Kinder-GoPro irgendwie und dann haben wir einen Cache gemacht auf dem Boot und eine Insel rüber und haben uns den geholt. Ja. Und da fing sie so mit an. Dann halt Geoamt war damals so ein YouTuber, den ich auch viel verfolgt habe, weil der halt nicht so, ich will jetzt nicht Nerds beleidigen, aber der war nicht so nerdig. Okay. Also war halt so Kollerschnauze wie Ekel, der hat doch da mal ihn angeflaumt, wenn er den beim Cashen gestört hat oder so, war halt mitten aus dem Leben. Oh cool. Und dann haben wir angefangen zu filmen und irgendwann hat sich das halt immer mehr so ergeben, auch mit dem jetzt mit diesem Ghostbusters-Song und so, wurde halt immer komplexer. Finde ich sehr cool, den Song. Also steckt viel Arbeit hinter garantiert bei dem Punkt. Ne? Also es gibt halt meiner Erfahrung nach Leute, die wirklich, die spricht das an. Die haben in sich drin irgendwas, das sind wirklich. Also ein Arbeitskollege von mir, wie gesagt, hat der vorhin schon erzählt, der ist jetzt in Afrika. Ja. Und der ärgert sich total, dass er dieses Hobby nicht vorher kennengelernt hat, weil er vorher schon mal Weltreisen und so gemacht hat und der hätte so viele Caches überall suchen können. Ja. Das ist halt, also so simpel wie es klingt, du gehst raus an irgendeinen Ort und suchst eine Tupperdose, aber manchen Leuten bringt es was. Ja. Und der Ärger jetzt ist ja auch da, du kannst ja erinnern, beim ersten Podcast haben wir darüber gesprochen, wo ich in Gibraltar war. Ja. Wir haben wirklich krampfhaft versucht, da wenigstens eins zu finden, um einen zum Smiley auf der Karte zu haben. Ja. Wo du mit Gibraltar geschrieben hast, halt auch noch überlegt, ich mache ja auch mal so, kannst ja Lesezeichenlisten machen und Cache speichern, dann plant man ja schon Jahre voraus einen Trip. Und Gibraltar hättest du ja, wollte ich dir eigentlich schreiben, kurz rüber machen können nach Afrika. Das ist der Länderpunkt für Afrika. Ja. Da gibt es wirklich nur einen Traddy, so der direkt mit der Fähre zu. Gibt's noch nicht viel. Marokko oder so, kannst du erreichen. Weil ich glaube, so ein kleiner Schnippel gehört noch zu Spanien. Genau. Ja, richtig. Ja. Und Geocaching ist aber ein Hobby für dich? Darf ich fragen, was du beruflich machst? Oder? Beruflich bin ich bei GLX. Lagerlogistik. Achso, okay. Also du gehst normal deinem Beruf nach und. Die richtige Berufung ist für mich Geocaching. Ja. Aber wenn man damit Geld verdienen könnte, wäre es natürlich geil, weil es einfach wie so eine Lebenseinstellung ist. Man verändert sich, man quatscht halt viel darüber, da leiden die Freunde drunter. Aber ist halt. Naja, gut, aber die Freunde kommen wenigstens an die frische Luft, ist auch gut. Ja. Er hat ja auch schon mitgemacht, so ein Cache gemacht, wo wir uns besoffen haben. Das war für den Cache. Aber muss man nicht machen für den Cache, aber wir haben es natürlich gemacht. Echt witzig, ne? Ich mal geguckt da bei deinen Videos, du hast irgendwie im. Ein April-Scher 2018 gehabt, kannst du dich da erinnern? Ja, da bin ich mit Paula gerade zum Reiten gefahren. Ja. Ist ja jetzt erst rausgekommen. Ach so. Ja, ne? Ja, gerne. Am besten gehen jetzt erstmal zum Finale. Und dann stellen wir die Frage. So viel Zeit noch zum Fragen stellen. Ja. Okay, sehr gut. Der Owner will natürlich, dass sein Cache gefunden wird hier, weil man darf ja nicht vergessen, es ist Winterzeit und. Genau. Okay. Ja, dann machen wir das so. Dann gehen wir weiter und hören uns gleich wieder. So, genau. Wir sind jetzt hier. Was war das? Das ist mal was eine Ton, eine Sporthalle? Ah, aber sagen. Okay. Nee, die benutzen gerade. Warum? Was? Weil der Schlüssel passt nicht dafür. Oder wir müssen rein und drin. Aber er hat dir doch extra den Schlüssel gegeben. Er hat mir Schlüssel dann gehen wir rein. Los, wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir suchen drin eine Tür, wo der passt. Ach so, okay, darum geht's. Es geht ja um den Raum, ne? Okay. Das. Nee? Wir müssen da nicht rein. Wir müssen da nicht rein. Ich wollte auch gerade sagen, Vorsicht mit den Scherben. Mit dem Hund? Ja. Aber die Koordinaten sind richtig? Ja. Es ist das richtige Gebäude, ja? Ja. Aber eine falsche Tür. Ja, falsche Tür. Okay, also suchen wir jetzt erstmal eine andere Tür. Zum Glück hat der Maurer ein paar Türen reingebaut. Oh, da geht sogar nach unten. Vielleicht ist da auch eine Kellertür. Ja, wir haben schon. So blöd sind wir. Wir würden einen Schlüssel für eine Tür benutzen, wo man gar keinen Schlüssel braucht, weil die Tür kaputt und offen ist. Genau. Ja, wir sind halt Anfänger beim Geocaching. Also wie gesagt, bis vor einem halben Jahr waren die Scheiben alle ganz. Ja. Ist ja keine Kamera dabei. Ich möchte wetten, das haben aber alle probiert. Ja. Klar. Das ist das Intuitivste, ja. So, jetzt sind wir hier. Ja. Oh, jetzt müssen wir da runter. Was? Achtung, Ast, ja. Doing. Zitter, achso. Nein, ich habe extra einen leichten rausgesucht, der auch sauber ist. So, da gucken wir doch mal. Frauen ärgere ich nur, weil ich es für YouTube aufnehmen kann. So, hier sind zwei Türen und jetzt haben wir das richtige Schloss, die richtige Tür. Und? Ich würde sagen, Vanessa geht vor. Nein. Und wir warten 10 Minuten, bis du wieder rauskommst. Okay. Tür von innen abschließen. So. Aha. Drück mal rauf. Oh, hier sind Hinweise, Spielregeln. Ich gebe es nicht, aber wir haben eine Taschenlampe. Erst lesen, dann agieren. Eure Aufgabe ist es, die Knobelaufgaben zu lösen um den Richtungscode für das Schloss an der Final-Kiste zu ermitteln. Spielregeln. Dies ist ein gemieteter Raum, das bedeutet, hier wird keine Wand beschmiert, bemalt, beschrieben und, oder ähnliches. Verhaltet euch leise, es sollen keine Muggel aufmerksam werden. René, Muggel hatten wir geklärt, ne? Genau. Sollte ich mitbekommen, dass sich hier jemand nicht an die Spielregeln halten kann, werde ich seinen Log löschen. Nun viel Spaß beim Knobeln und Rätseln. Wünscht okay. Codex. Sehr gut. Dann fangen wir mal bei. Hier ist die Gebrauchsanweisung. Erste Ursache nicht über den Finalrummel, aber okay. Wir haben auch hier nichts zu suchen. Und hier müssen wir jetzt verewigen, oder was? Genau, wir müssen jetzt an diesem Buchstaben A, B, C. Also, wo ist ein A, wo ist ein A? GOK, okay, das ist, nee. Guck mal, hier steht C dran. Hier steht, so. Hier steht D dran. Also hier klemmt auf jeden Fall ein Buch, was drinsteht, falls irgendwas noch fehlt. Hier ist F. F? Was ist hier? Die Buchstaben suchen wir. Hier sind Buchstaben, wir fangen mit A an. Aber C, D. Ach, hier ist eine Kiste, da steht... Ach, hier. Ach so. Hier, da steht der. A. Also wir können zu einer beliebigen Reihenfolge machen, das ist ein Schloss, ne? Dann fangen wir doch hier vorne an, dann finden wir die anderen Buchstaben. Okay. Oder? Ja, mach. Ich mache einfach mal auf, geht ja nicht. Wie kriegt man das auf mit einem... Oh, cool. Keine Ahnung, ob man die auf eine Position drehen muss. Sind die aufeinander aufbauend, die Hinweise? Genau, es gibt A, B, C... Dann fangen wir mit A. Dann fangen wir doch mit A an, wenn okay. wir mal aufbauen. Also A. A werdet ihr jetzt hier nicht finden, steht im Listing. Achso, das hat uns Olli vorenthalten. Ja, er hat uns... Ich hab's mir nicht so genau angeguckt. Wird überbewertet. Genau. Und weitermachen müsst ihr denn zur Folge mit B. Warte, ich warte gerade auf Empfang. Das ist natürlich auch. Das ist nicht so B auf. B. B. Hast du irgendwo ein B gesehen? Machen wir hier von den Jungs. Hast du B gesehen? Jungs, auch was? Deko, okay. Das ist Deko, ja. Hier ist eine Lampe. Ist da irgendwo? Jetzt bei Deko. Da steht's. Ah, links und oben. Links von oben. Links und oben bastelt euch, wenn möglich, im Vorfeld etwas um ein. Nein, das ist für die andere Station. Achso, okay. Das ist für die andere Station. Links und oben. Links oben? Ja, eine UV-Lampe. Achso. UV-Lampe. Ah. Kannst du mal mit der UV-Lampe in den Raum leuchten? Ich habe keine UV-Lampe. Sollen wir das hier zumachen? Ja. Gib das mal hin. Das war die letzte Podcast-Folge. Nee, das ist kein UV-Licht, oder? Nee, das ist kein UV-Licht. Das ist normales Licht. Mach mal auf. Wie geht UV-Licht? UV-Licht sieht ungefähr so aus, oder? Blau. Also so. Nee, das ist Strobo. Ja. Da ist UV. Ja. Links oben. Links oben. Aber hier, da, vielleicht mal das Schild. Die fallen jetzt auf links oben. Genau, nee, das Schloss, das hat keinen Zahlencode oder keinen Schlüssel, es hat Richtungsweiler. Und links und oben. Ach, okay. Ah, oben, alles klar. Das hätten wir uns das Schloss erst angucken müssen. Wir gehen von Zahlen aus. Genau. Dann gucken wir bei B. Genau, ihr müsst B. jetzt B finden. Also, dann habe ich gerade absolut überhaupt nicht hilfreich, weil. Absolut nicht. Ich brauche keine Drohne. Also, braucht die? Die brauchen wir doch. Ja. So, B. Hast du B gesehen von mir? Das ist B, C. Aber? B ist im Rohr da. Schraub mal auseinander. Das Ding hier unten. Soll ich mitschrauben? Ach, liebe Zeit. Lassen. Okay. Ich halte fest. Wir müssen die Muttern hier alle abschrauben. Hey, kann man das nicht von hier unten abmachen? Nee. Bist du sicher, dass man das alles abschrauben? Ja. Okay. Stimmt's, Olli? Ach nee, du warst ja noch nicht. Doch, warst du schon hier? Ja, ich war schon hier, aber ich nehme jetzt mal seine Rolle, weil er stand bei mir hoch oder neben der Züge. Ach so. Also. Ja, die brauchst du nicht abschrauben. Du musst alle jetzt in diese Richtung. Genau. Damit das alles hier rüber. Gucken. Die brauchst du nicht abschrauben, weil die können wir wieder rein. Die musst du hinterher wieder dran machen. Okay. René hätte jetzt alle abgeschraubt. Ja. So. Durch halt fest. Hast du mal Fragen für Olli? Jede Menge. Achso, der raucht. Ja, ihr könnt aber machen, ich frage Olli mal. Was wollte ich denn fragen eigentlich? Wie war dein Leben vor dem Geocaching? Kann mich lieber dran erinnern. Ja. Hat es keinen Dem-Funk Geocache? Nee? Die Geocache hat den Dem-Funk erst mit Geocache lassen. Ja. Also jetzt, vom Sarkasmus abgesehen, das ist wirklich so. Hat mein Leben ordentlich bereichert, also würde ich es immer noch total. Also wir haben ja ein bisschen recherchiert, seit 2000. 2000 war, glaube ich, der erste Cache, ne? Und warum hat es dann so lange gedauert, bis es dich infiziert hat quasi? Damals einfach noch nicht. Es war noch nicht so populär, ne? Genau. Ja, genau. Obwohl, ich habe letztens, also ich kriege ja Nachrichten von Roundspeak, ich habe letztens gesehen, dass der allererste Cache sogar in Belgien gelegt wurde, noch lange bevor Geocaching online ging. Aha. Da gab es schon Motorrad oder so von Belgien. Kann ich mal einen von dir schicken. Der hat auch PC-Codes zweistellig noch. Also der kam irgendwie so eine Visite machen, aber der lag schon bevor es Geocaching so diese Plattform war. Ja, es gab so verschiedene Vorgänger, genau, ne? Zum Beispiel genau. Den Wettergrößen, das ist ja auch so. Das richtig, war genau. Habt ihr ja schon. Ja. Ja. Ah, ich merke, du hast zugehört. Stefan, ja. Frag mal, was seine peinlichste Geocache-Situation war. Ja, kannst du dich an sowas erinnern? Na klar, an so eine peinliche Situation erinnert man sich immer. Meistens über YouTube zu sehen. Wir können auch hier deinen Kollegen fragen, weil der erinnert sich ja vielleicht auch. Der ist ja auch immer dabei. Mir ist nicht so sehr was peinlich. Nee? Nee. Ja, gut. Also wenn man mich privat kennt, der, ich hab noch viel Stärke. Ja, nee, das war jetzt, weil du jetzt im Kopf hast. Der grüne Pindel war dir sehr unangenehm, dass ich den hier von der Bühne nicht. Der grüne Pindel. Ah ja, gut, okay, ja. Das war ein Cash, den hat Batti gefunden und den nicht. Da hat er sich wie der erste Mensch eingestellt und hat nachher einen grünen Pin gesucht, was man so an diese Korbwände ja. Macht. Na, ein Pin wird halt auch ein Nano genannt, ne? Ja. Genau. Den hat er gesucht wie ein Blöder. Und wir wollten eigentlich gerade zum Konzert, zum Parkplatz wollen wir. Und da steht von der Firma Pin ein großer Kasten. Ach so, der grüne Briefkasten. Grüner Pinkasten. Ja, ja. Und da habe ich immer gelten, der war mit Stolz. So. Ich, dass er dich gefunden hat. Und erzähl mal nicht, dass du ihn gefunden hast. Ja. Aber jetzt hast du es erzählt. Jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. gibt's irgendwie, also hast du auch selber Caches selber irgendwo gelegt? Oder? Ja, ja. Okay. Aber der Job als Owner liegt mir nicht so. Also okay. Es gibt halt zwei Arten von Cacher. Die einen gehen ja in der Berufung als Owner auf, die anderen. Genau. Ja, die einen jagen, die anderen genau. Werden gejagt sozusagen. Bei meinem Cache war es halt so, ist auch eine sehr unabhängige Sache, aber nee, von meinem Cache später wurde auch schon mal reingeschissen. Was? Ja, hat einer sich erleichtert. Das ist von der Geobastards Rätselrunde. Also ich habe mal so ein paar Rätselcaches gemacht, da muss man dann die YouTube-Videos zu sehen. Ja. Die Cacher bei mir haben sich darüber aufgeregt, weil die werden dazu genötigt, Spoiler-Videos sich anzupassen. Ach so, okay, ja. Das ist aber die Sache, dass du Cache so ganz leicht ignorieren kannst. Ja. Du kannst Cache so von Ignorantes machen. Du wirst ja nicht dazu gezwungen, Cache zu machen. Du kannst ja auch so melden. Ja. Wussten die nicht. Die wussten die anscheinend nicht. Aber also, klar, beim Caching ist es garantiert wie überall. Ne? Also es gibt immer wieder Leute, die die Regeln missachten und irgendwie den das Eigentum von den anderen irgendwie nicht achten. Ist natürlich immer schade. Ne? Also wir haben auch so, ich glaube, wir waren bei einem Cache, den haben wir nicht gefunden und haben irgendwie gelesen, den gibt's da nicht mehr, weil das irgendwie ja haben die Leute irgendwie nicht richtig gepflegt und ist natürlich dann schade. Ne? Weil da ist ja viel Aufwand dahinter und viel Liebe wahrscheinlich. Also zum Beispiel bei den Sachen hier, bei den Knobelboxen, wo er nachher nach hinten kommt, ja. Die haben sie mich schon komplett auseinandergeschraubt und einfach offen alles liegen lassen. Ja, die sind dann wieder zusammengebaut, gar nichts, einfach nur offen liegen lassen. Aber es gibt doch eigentlich so einen Geocacher-Ehrenkodex, ist es doch eigentlich, ja. Oder? Ja, aber kann man das so sagen? Du musst ja keine Prüfung machen, bevor du dich damit ja, okay. Und kann ja jeder Teenager, der auch beim Bruder raus ist, kann sich runterladen. Deswegen sind so ein Cache, der hier zum Beispiel auf Premium. Ja. Weil die kaufen sich nicht auch schnell für 30 Euro. Okay, genau. Die sind dann ein bisschen geschützt. So ist ja. Die einzige Möglichkeit, wie du als Owner wirklich deinen Cache schützen kannst. Und was wir jetzt hier, also hier ist jetzt auch nirgendwo Licht, außer jetzt hier drin natürlich, also im Dunkeln hat man hier keine Chance, oder man geht mit Taschenlampe. Irgendwie. Also ist auch okay dann. Ja, natürlich, steht auch im Listing drin, dass Taschenlampe benötigt. Okay, nicht schlecht. Also wichtig ist wirklich immer, bevor man so einen Multicache macht, wirklich durchlesen, weil manchmal muss man da Wasser mitbringen oder so Wassercache. Einmal nach rechts, einmal nach unten. Lesen ist Saft. Ja, aber also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, hier in Wildau war ich eigentlich noch nie. Ne? Also so Richtung Schmökes, das kenne ich die Ecke, aber hier, also von daher kann man das ja wirklich verbinden. Ne? Man kommt mal in den Ort, wenn man genug Zeit hat, kann man irgendwie sich den Ort angucken oder hier ein paar Caches. Glaube ich, ja. Direkt am Wasser. Ja, auch. Und habt ihr irgendwie so für Leute, die jetzt sozusagen Interesse haben am Caching, habt ihr da irgendwie Tipps, wie man am besten da rangeht? Oder? einfach rein ins kalte Wasser und probieren. Ja, einfach erstmal anfangen. Ja, mit ein paar Trans, leichte Schwierigkeitsgrade. Wo man weiß, man findet die hoch. Ja. Weil das Frustpotenzial ist hoch, wenn man einen Cache sucht und nicht findet. Verzweifelt dann, ja. Gerade als Anfänger, ne? Ja. Dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr, was zu suchen. Genau, man braucht die Erfolgserlebnisse am Anfang wahrscheinlich, schon. Ne? Und deswegen hast du auch man schon mit leichten Kisten. Ja. Kurzer Zwischenstand, Stefan. Also ich habe mit Vanessa einen Zahlencode für das nächste Gespräch. Aber quatsch ruhig weiter. Ja, okay. Wir machen gut. Das hier. Ja, ich komme gleich dann zu euch. Nee, mach ruhig. Okay, also wir hatten ja vorhin schon so spektakulärste, peinlichste Caches. Was war so der höchste Cache? Also wo man richtig Höhenangst nicht haben darf, na, zum Beispiel? Ich brauche nicht, mein höchster war schon gerne Tatra, wo ich auf den Berg gestiegen bin, 1.900 Meter. Oh, nicht schlecht. 2.000 Meter eigentlich. Und den Klettercache in einem Baum war ich schon mal gemacht, im Spider-Man-Kostüm. Kommt irgendwann echt? Mal bei YouTube, aber oh. Das ist ohne Frage, wie viel Arbeit braucht, weil ja. Ich habe das auch nicht, muss Leute mitnehmen, die Kletterausrüstung und alles haben. Ja. Und ich habe einfach die Zeit fehlt. Nicht Höhenangst, sondern Höhenrespekt. Okay, ja, so kann man es natürlich auch sagen, ja. Ne? Also ist natürlich, kennt ihr Fälle von Geocachern, die irgendwie schwer verletzt wurden bei irgendwelchen Aktionen? Ja, privat kenne ich keine, aber man sieht im Internet, dein Handy passt sich ja deinen Interessen an. Ja. So schöne Newsmeldungen und da habe ich auch öfter schon gelesen, Frau verunglückt beim Geocachen. Ja. Aber da war glücklich die Story auch so, dass sie auf ihr GPS-Gerät geguckt hat und nie geguckt hat, was hinläuft oder so. Also ein Pokémon Go Todesfall. Ja. Also, es gibt auch schon Leute, die bei den Klettern abgestürzt sind. Ja, das ist ja die gängige. Das Risiko. Ja. Also, deswegen sollte man so schwierige Caches oder gefährliche Caches auch nie alleine machen. Also Lost Place sollte man machen, das ist vielleicht in jedem. Vielleicht auch nicht zu viele, weil ja. Lost Place halt immer noch so eine Grauzone ist. Darf man sich aufhalten, darf man sich nicht aufhalten. Wollte ich gerade sagen, genau. Ich habe ja gelernt, es muss öffentliches Gelände sein eigentlich, ne? Und so ein Lost Place ist ja nicht immer öffentlich sozusagen. Ja. Sobald ein Zaun drum ist, ist es nicht mehr öffentlich. Ja. Oder irgendwas, was Öffnungszeiten hat, ne? Ist halt theoretisch dann auch nicht rund um die Uhr. Irgendwie ja, gab es doch da so. Aber drückt man ein Auge zu wahrscheinlich. Ja, Cache kommt wirklich auch auf die Reviewer an, die Cache so einschalten. Ja. Also ich hatte zum Beispiel in meiner Letterbox so viele Probleme, weil es nicht so klassisch ist mit dem Logbuch, was du da kriegst, sondern ja. Musst einen Brief halt einschmeißen, also einen Briefkasten. Der jetzt nicht aufzumachen, sondern du schmeißt einen Brief drin und kannst dann den Cache machen. Ah, okay. Man kann Cache nicht so strikt nach Regeln. Das nimmt den ganzen Spaß am Spiel. Ja. Dieser Lattenzaun-Cache, da hast du auch kein Logbuch. Da machst du ja eine Latte an Zaun und dann hast du damit den Logbuch. Das ist ja gerade geil, dass du irgendwie neue Erfahrungen und neue Sekretärchen selber hast. Genau, also davon lebt das Geocaching, ne? Dass sich das so weiterentwickelt und. Ja, also. Wenn du Regeln wie mit den Lost Places, musst du halt einhalten. Ja. Privatgelände ist, darfst du da nicht auf rumladen. Und kann man sagen, dass Caches, egal ob der Ort groß oder klein, ob es eine Stadt ist oder ein Dorf. Wenn man jetzt so Deutschland sich anschaut, gibt es irgendwie Gegenden, wo man sagt, da ist für Geocacher echt das Paradies? In Deutschland generell hat eine hohe Cache-Dichte. Ja. Also Amerika von der Größe an gesehen hat weniger Cache-Dichte als Deutschland, obwohl ja. Es von da kommt. Also die Deutschen haben das Hobby komplett aufgefasst. Das ist Hannover, wo stellenweise durch als eine Cache-Hauptstadt hier handhabt. Ja, da ist ja nichts anderes in Hannover, ja. Ja, weil in Hannover auch irgendwie jemand schon so einen Mülltonnen-Cache und so baut. Ich war da persönlich noch nicht, ich habe noch nicht so Ahnung von, aber. Aber ich habe mal. Aber es gibt ja noch andere Leute, die auf YouTube sich mitteilen. Genau. Da gibt es Kaya und Kalisa. Ja, und Kalisa und Frieda Reis. Die haben ja. Schon viel gespoilert aus der Gegend und toll. Da ist halt immer ein Problem. Man guckt es sich an, klar wird ihm selber die Freude daran genommen und die Überraschung, den zu sehen. Man muss es ja lernen. Also, mich stört gar nicht, wenn ich einen Cache auf YouTube schon vorher sehe. Weil das Erlebnis habe ich ja trotzdem vor Ort. Genau. Du weißt vielleicht schon, wie er aussieht, aber du hast ja trotzdem meistens immer eine Aufgabe, die du vor Ort machst, die sie nicht zeigen. Ja. Genau, ja. Genau. So, Stefan, kurzer aktueller Zwischenstand. Wir haben die Ursprungs. Ich habe keine ersten Fragen mehr. Station wieder hergestellt. Es hat jetzt länger gedauert, als das Ding rauszuholen. So, nächstes hier, wir haben jetzt eine Kohlezahl. Okay, wir reden gleich nochmal. Ich guck mal hier. So, also ihr habt jetzt den Zahlencode. Von B, jetzt kommt C. Welcher von denen ist er denn? Ja, hättest du mal durchstreichen müssen. Wir haben jetzt ganz viele Zahlen. Da. Ah ja, okay. Und das ist jetzt so ein... Ein Schrank? Ein Schrank, wie so eine Art Tresor, ne? Mit so einem Schloss. Die Zahl nicht so laut. Lass uns gucken. Ne? Ja, genau, du darfst die Zahlen nicht sagen. Nicht? Ja, wenn man die ja dann hört. Ich meine, welcher Cache das ist jetzt erstmal ein bisschen unklar, aber trotzdem. Genau. Was war jetzt eigentlich mit der 9 Volt Batterie? Das kommt wahrscheinlich noch. Ja. Und? Ah, nee, oben ist noch nicht richtig. Jetzt kann man ja schummeln. Ah, muss okay. nicht geöffnet werden. Und da ist ein Kreuz. Und das Kreuz immer aus Holz. Wie, ach so, sind Bau, so wie so ein Baustein, ne? Soll ich die Taschen abhalten? Soll ich leuchten? Das sieht aus wie so Baukleid. Ja, da müsstest du eigentlich rausgehen, oder? Fällt aus Dorn. Ja, genau. Löst er sich. Oder muss er den aufschrauben? Nee. Man darf es natürlich nicht kaputt machen, das wäre schlecht. Das sind Schrauben hier, würde ich sagen. Ne? Genau. Ja, aber es ist kein Hilfsmittel sonst. Und es ist ja auch keine Batteriekonto. Wie kriegt man das? Das muss man auseinandernehmen jetzt, oder? Genau. Das sind so eine gängigen Holzknobelspielereien. Ich weiß nicht, ob halt mal in die Luft hoch, runter, quer. Das hat vielleicht mit Gewicht zu tun. Ah, warte mal, da ja, ist da ein ist Stift was, drin. Das habe ja, ich schon gemerkt. Dann kann, achso, der hält fest. Zentrifugalkraft. Ja. Aha. Drehen? Keine Ahnung. Was? Wirklich? Darf man damit auf den Boden? Sieht auch so aus, als wäre das hier... Mama. Na gut. Ach, geil. Nein, das echt? Ist ja geil, ey. Das fasziniert mich jetzt auch. Niete. Ja. Niete. Was? Niete. Wer ist hier die Niete? Echt? Umsonst. Also das Drehen wäre ich nie im Leben bekommen. Ich auch nicht. Nie im Leben. Das ist echt so eine Verriegelungsmöglichkeit. Ich hatte gerade draußen gesprochen, in Dänemark hatte ich mal einen Cache gehabt, da musstest du wirklich die Box nehmen und auf Handkante schlagen und dadurch wurde die erst entriegelt. Okay. Da haben wir krasse auch ewig da gestanden und rumgedreht. Also das ist echt faszinierend. Ne? Da kann man auch viel lernen sogar. Wir haben jetzt C aufgemacht und es nichts? Nee. C war Verzögerungstaktik. Ja, nur noch schwarz. Aber würdest du jetzt an den noch mal? Der andere Kasten, der viereckige. Der viereckige, der da. Ja, hier in dem Kasten drin, unter dem Six. Muss nicht geöffnet werden. Nimm mal hoch, wo sie arbeiten, wer kann rausgehen nochmal. Nimm mal. Ach, da ist was drin. Das verwirrt, weil da steht, muss nicht geöffnet werden. Muss ja auch nicht geöffnet werden. Muss auch immer noch nicht geöffnet werden. Aber da steht irgendwas. Ja. Und? Klappert's? Komm, nee. Nein. Kannst du da rein? Immer Licht. Oder rein? Diese Hinweise, muss nicht geöffnet werden, muss nicht auseinandergeschraubt werden, die sind erst später hinzugekommen. Aus dem Grund, weil sie nicht alle gemacht. Ach so. Ja. Haben die da echt die Box komplett auf? Alles, natürlich. Ach. Habt ihr gefunden? Ja, also wir haben mit der Holzkiste in der Hand zu tun, wenn sie nicht geöffnet werden soll. Aber? Was fällt dir in der Holzkiste auf? Da sind Schrauben drin. Unnötig zusammengeschraubt. Ja, ganz viele Schrauben. Und wir brauchen einen Zahlencode. Wenn wir chronologisch vorgehen wollen, brauchen wir jetzt einen Zahlencode für das Zahlenschloss an. Mach mal hier. Die muss nicht geöffnet werden, aber warum ist denn ein Loch drin? Puste mal rein. Ist Musikinstrument. Ich mal den Text auch genau durch. Den Text. Hier auf der Box, die du in der Hand hast. Nicht öffnen. Langsam lesen, ganz langsam. Fällt dir was auf? Muss nicht. Da ist noch ein. Rein, ich hab ein Reinleuchten und reingucken. Ach, hier. Reinleuchten und reingucken. Ja. Da, draufleuchten und reingucken. Da ist das Loch noch gar nicht. Doch, hier bei dem Esen Loch. Wie? Ach, das ist sowas wie so ein. Ich hab das Loch gesucht. Okay, also sehr jetzt. Geil, sehr geil, ich hätte es nicht gesehen. Man braucht einen gewissen IQ, um geocachen zu können. Ja. Cool. Runter, nee, guck mal rein, Stefan. So wie kaleidoskopmäßig? Nee. Warte mal, C ist gleich Pfeil nach unten. Achso, C ist gleich nach unten und rechts. Ja? Ja, würde ich sagen. Stimmt, ne? Nach unten und rechts. Unten und rechts. Ich überprüfe das nochmal, unten und rechts passt. Dann bauen wir mal zusammen. Aber das ist natürlich. Das hat uns jetzt eine halbe Stunde gekostet, diese Kiste. Also als Owner lebt man seine Kreativität hier auch aus, oder? Definitiv. Ja. Also da kann man sich richtig das ausziehen. Also echt faszinierend, muss man sagen. So, wir haben jetzt alles zusammengesucht, alle Koordinaten, nee Quatsch, hier alle, wir sitzen jetzt vor einem Schloss, was kein Zahlenschloss ist, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, sondern es geht rechts, links, oben, unten. Okay, so. Aber wie ist es jetzt, Na hier, da vorne ist ein Knopf, da ist ein Knopf drauf, vorne auf dem Schloss. Genau, aber wie machst du das mit den Buchstaben? Nee, da kommen keine Buchstaben. Achso, okay. Ich sag dir für A. Also wir müssen einmal zurücksetzen, ich habe gelesen. Okay. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's immer nach links oder nach oben oder unten oder rechts. So. Oben. Einfach hier. Hochschieben. Rein. Loslassen. Links. Oben links. Jetzt müsst ihr es aufgeben. Ziehen. Okay. Nee. Geht nicht. Was? Was war das? Muss ich nochmal zurücksetzen? Mhm. Also, hier den Zoom drücken. Dann ist zugesetzt. Okay, nochmal, René, bitte. Oben links. Ah, wo ist man? Oben links. Mhm. Ach so. Dann kommt oben links. Links. Oben links, ja. Und? Drehen, drehen. Das ist auf dem Drehschloss, gucken. Ach, was ist denn das da unten für ein Hebel übrigens hier? Das ist zum Einstellen. Ach so, okay. Für den Code. Nee. Er muss da einfach nachgeben, dann theoretisch, ne, wenn er oben ist. Die Koordinaten sind, die Dinger sind korrekt? Ja, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Okay, setz mal, wir setzen es nochmal zurück, ja. Also ihr habt die alle so hier reinkommen. A, genau, A, B, C, D. Also nochmal. Oben links. Zweimal rein. Oben links, ja? Oben links. Ah, warte mal, haben wir jetzt gerade hier... Wo haben wir den gefunden? Den war hier, ne? Die war in der Kiste drin. Genau, nee, das war die war in der Leuchtkiste drin. Die ist hier, doch. Die war links, rechts. Das war hier, was wir hier drin gesehen haben, in der Kiste. Die war hier drin. Genau. So, oben links hatte ich. Hier oben B? Ja. Oben links? Nee, hier ist D. Ah, shit. Verkehrt. Ah, das ist, dann musst du vorlesen, weil das ist ja die Reihenfolge. Aber das wäre, also genau, ich würde es so halten, ne? Man kann es natürlich auch so aber halten. Aber das ist die Schrift, nee, ist ja so. Ja, genau. Okay. Also oben links war ja der Tipp, der schon im Listing stand. Okay. Oben links. Damit alle ins Rohr gucken. Dann oben links. Aber es war schon zurückgesetzt, wa? Nee. Wenn das zurück... Du einfach nur hier hochziehen, oder? Ja. Nee, macht er nicht. Und das macht, wie macht man beim Zurücksetzen? Macht es Klick oder was? Merkt man das? Mhm. Ja, okay, alles klar. Komisch, ne? So, jetzt versuche ich nochmal. Okay. Und jetzt nehme ich die richtige. Wo hat denn B her? Oben links. Nee. Lass mich mal hin. Ja. Also, wenn der Owner nicht mal den Clash auf kriegt, dann war er verloren. Also A ist oben links. Dann kriegst du eine negative Bewertung. Oben links. Ja. Das stimmt einfach nicht. Wir haben jetzt alles offen. Wir haben jetzt alles offen. Wir können bei also ja. Oben links stand der im. Also A? Oben links stand im. Jetzt hat oben links habe ich von Olli. Ja. Ich bin ja von meinem anderen Freundeskreis, der wohnt hier. Das ist immer an einem Schuld mit der Stimmt schon. Das ist ja mit Absicht gemacht, dass man hier reinkommt und da oben durch das Loch. Die Reihenfolge ist aber auch richtig, ja? Genau. A, nein, ich habe nach Buchstaben jetzt. Ne? B war jetzt gerade hier. Ja. Haben wir geklärt. C. Du kannst ja aber so machen, wie es da mal draufsteht. Du sagst mir mal A aus dem Listing. Und wir A ist gleich links und oben. Links und oben. Wir haben oben links gemacht. Ja, genau. Nämlich oben links gemacht. Das war das. Olli, Alter. Okay, dann mach doch mal hier. Dann weiter. Also, B, C, D. Links und oben, links und oben. Sag an. Oben links. Oben links. Möchtest du mal probieren? Ja. Yeah. Yeah, das war so. Ja, oben links. Oben links. Das waren zwei Wörter. Wir haben die finale Kiste. Was ist da jetzt drin? Und jetzt bin ich gespannt. Ui, das ist ein Tresor, oder? Nein, ihr seid noch nicht am Ziel. Eine kleine Aufgabe habe ich noch für euch. Um das Finale mit dem Lochbuch zu öffnen, müsst ihr nur ein paar Fragen beantworten. Wie viele Fliesen könnt ihr hier im Raum zählen? Ach du je. Die Aufgabe passt, mir ist gerade der Kugelschreiber runtergefallen. Ach Quatsch, wirklich? Nein, echt? Weil das ist doch einfach. Du, was? Du fängst hinten an. Das ist nicht einfach. Wie viele Fliesen? Wir fangen direkt an zu zählen. So. Wie viele Fliesen? Ich suche mal meinen Kugelschreiber dabei. Ne, der kann ja nicht weit weg sein. Gut, also. Das ist ja faszinierend. Okay, also bevor wir jetzt anfangen, gebe ich euch eine Hescher-Weisheit. Ja. Listing oder alles, was ihr an Schreibkram seht, einmal komplett durchlesen. Bevor ihr agiert. Ach so, weil die Lösung vielleicht schon woanders ist. Wie lautet die Zahl? Warte, das ist alles, was schriftlich ist. Warte, ich habe noch kein Titel. 70 Fliesen. Ah! 70 Fliesen. Würde ich sagen. Steht es da? Also steht 70F. So, was ist die nächste Frage? Das passt aber nicht. 5, 6, 7, das sind schon 8, eine Reihe. Lest erstmal den Text weiter. Ja, so, also. Wie lautet der Zahlenwert von meinem Namen? Quersumme gleich 14. Wie viele einzelne Farbmuster sind an der Farbpalette? Wie viele einzelne Buchstaben hat der Cache-Name? Vergiss die erste Frage, die war nur Spaß. Ich dachte schon, das kann er nicht. Genug der Quälerei, ihr dürft euch nun als Belohnung in das Logbuch eintragen. Ah, okay, dann würde ich sagen, fangen wir von vorne an. Genau. Wie viele Fliesen? Nee. Ist nicht. Nehmen wir den Stift. René hat nie aufgepasst. Mein Stift ist hier irgendwo, ich habe noch gehört. Echt? Was brauchst du denn? Eine Kugelschreiber. Ja, ich kann, warte mal, ich habe irgendwo einen. Ich kann dir auch einen geben. Meinen vielleicht? Dein? Nee, ich habe einen eigenen. Ach, hier ist einer. Hier, René. Aber bitte nicht fallen lassen. So, wir lösen das Finale und sind gleich wieder da. Kurz vorm Ende, wir haben schon alles gelöst und jetzt muss man nur noch den Code eingeben. Wo sollen die denn drin sein? Ganz unten. Einzeln? Ja. Brauchen dazu aber eine Batterie. Eine 9-Volt-Batterie, die René mitgebracht hat. Die nehmen wir gleich aus deinem Aufnahmegerät, die 9-Volt-Batterie. Zum Glück ist da keine drin. War nur so groß ungefähr. Also der Kasten, mit dem man die PIN eingeben muss, ja? Der braucht nämlich Strom. Da wären wir ohne Vanessa nicht drauf gekommen. Deswegen sage ich, gut, dass die Frauenlogik ja, an der Stelle ein bisschen geholfen hat. Das wären wir jetzt völlig aufgeschmissen. Obwohl, ich hätte mich auch gewundert, warum wir eine Batterie mitbringen sollen. Wo muss die dann hin? Ja, guck mal. Ja, irgendwo ranhalten. Steck sie oben rein. An der Seite ist links. Müssen so eine Kontakte sein. Nee, großer Kontakt auf großen, kleiner auf kleinen. Gibt's nicht, großes, kleinen. Dann noch einfach mal. Null. Zack, das war's. Yeah! So, der Hund will mitcachen. Oh, so, was ist das denn? Dann, Spardose? Nee. Wir können uns ja eintragen. Ja, genau, wir tragen uns jetzt hier ein. Und du guck mal nach einem Zahlencode für diese Dose. Echt König, warte. Ich kann gleich eine Runde rennen. Genau. So, dann kommen wir hier rüber und dann malen wir schon auseinander rein. So, das heißt, jetzt haben wir das Logbuch und da werden wir uns jetzt verewigen. Wir haben ja erstmal einen Roman hier reingeschnitten. Und guck mal bitte, ob wir noch irgendwo einen Code. Also, gut. Noch ein Hinweis? Ich kann einen Code fürs Travel-Bach-Hotel, da können wir da mal ein bisschen werfen. Genau. Es sind 3 Kisten in einer Kiste. Und geht? Ja. Ja, René hat die nächste Kiste geöffnet. Und in der nächsten Kiste ist ein Travelbug-Hotel. Aha. Da sind nämlich Travelbugs drin. Ah. Oh, ich sehe eine SpongeBob-Figur. Ja. So. Vanessa, wollen wir was reinwerfen? Ich habe da was eingepackt. Wir werfen hier was rein. Genau. Wir werfen was rein in die Kiste, ja? Na klar. Hol mal raus, was man braucht. Multitool-Schlüssel. Jetzt haben wir eine Sache, mit dem man zum Einwerfen, ne? Eine norwegische Fahne sehen wir. Ja, also ist jetzt so Krempel drin, ne? Genau. Rein, einfach, ja? Einfach gesammeltes Zeug, ja. Und unter anderem Travel-Bugs hier. Mhm. Das ist hier. Brauchst du Licht? Kann ich die Taschenlampe hinhalten, bitte? Ja, soll ich es auch einschalten? Ja, und bin auch gerade etwas interessiert. Kann ich das auch machen? Das ist ein Licht hier. Zeitmanagement? Mehr Lebens- und Arbeitsfreude. Ist da so irgendwie. So, René trägt sich jetzt ein. Podcast, irgendwas ist doch immer. 19? Mhm. Wir hatten in 2 Stunden bis zum Ende geschafft. Ja, aber wir hätten das ja in einer Stunde geschafft, hättest du uns das erste. Ja. Benni? Bist du aufgedreht? Hast du Lust zu singen? Ja? Komm. Was jetzt? Ja, das ist der Vorführeffekt. Günni, komm mal her. Das war ich übrigens, der Hund. Und? Who let the dogs out? Ja, es war die so. Günni. Who let the dogs out? Er ist schüchtern. Ja, es sind so viele Leute hier. Normalerweise bellt halt. Ist ja in einem Video mal irgendwann cool zu sehen. Ja, sehr cool, sehr cool. Komm, ja, da sind... Komm, ist ein Spiel. Warte, ja. So, wir haben es geschafft. Who let the dogs out? Ja, ah, sehr cool. So, damit haben wir so eine GEMA-Kosten bezahlen. Na? Ja, das Geocaching-Experiment heute ist geglückt. Ja. Ne? Ja, Olli, wir danken dir echt fürs, dass du uns mitgenommen hast. Und Codex, der Owner des Caches, der letzte dazugestoßen ist. Das war natürlich eine echte Überraschung. Ja, Codex, der den Cache dort versteckt hat, beziehungsweise der sich die Gedanken gemacht hat, die Kreativität. Also da war ich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Danke an Olli von GeoBastards und natürlich an The Buddy. Und an Günther. Und nach dem Cachen ist vor dem Cachen. Ja, richtig. Und danke auch an Vanessa, dass sie uns, wo hast du uns geholfen? Mit der Batterie. Ja. Ja. Ohne die Batterie hätten wir final die Kiste nicht aufbekommen. Das stimmt, ja. Dann wäre das Projekt gescheitert. Ja, mal sehen. Vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Gerne. Aber dann beobachten wir dich, haben wir ja schon gesagt. Ne? Wenn du so irgendwie am Baum hängst. Können wir nicht da in der Stromleitung irgendwas verstecken? Nein. Das wäre. Da kann ich mal auch draußen sein, aber wirklich ein knallhartes Ding haben wollt, wo er dann als Zuschauer mitkommt. Ja, aber nur als Zuschauer, genau. Genau. Ja, dann kommt gut nach Hause. Danke für eure Zeit. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, und das Publikum, was heute überhaupt nicht so, ihr wart ja so Zuschauer oder Zuhörer, ne? An euch natürlich auch nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. So sieht's aus. Heute erzählt René keinen Witz. Gibt's einen Geocaching-Witz? Ja, Witz nicht, aber weißt du, weißt du, wo man sich mit Geocachern nicht anlegen sollte? Nee. Eigentlich wollte ich den am Anfang bringen, weil die kennen Orte, die niemand findet. Ja, das stimmt. Ich habe auch noch einen, aber der ist ein bisschen länger. Hat man noch Zeit? Ja, natürlich. Aber also ein Geocacher strandet auf einer Insel und lebt da schon ein paar Monate, frisst nur Kokosnüsse und so und sieht auf einmal eine wunderschöne Frau aus dem Meer aufsteigen. Die Frau kam und sagt, was immer dein sehnlichster Wunsch ist, ich werde ihn dir erfüllen. Möchtest du einen Whisky? Gib ihm einen Whisky. Dann macht Bade an zu Ufer und mal die andere gibt ihm den Whisky. Und dann so, was möchtest du noch? Ich kann dir jedes Gelüst erfüllen. Und der Geocacher guckt dir dann so an, so sag mir bloß, dass du ein ich hab den total verkackt. Mach nichts, das sind unsere Zuhörer total gewohnt. Weil René passiert das auch immer. Ja. Also, die Olle kommt aus der Flut, ich mach's einfach auf meine Art. Ja, okay. Kann ich's die Olle kommt aus der Flut und macht ein Bikini auf, gibt ihm einen Whisky raus. So. Er trinkt den Whisky geil. Die fragt, was willst du noch haben? Und, was war noch gewesen? Er fragt sie, ja gut, okay, ich hab Hunger. Holt so einen Snack raus, gibt ihm den. Und dann sagt sie, und was möchtest du noch? Na, sag mir bloß, dass du da noch ein GPS-Gerät unterm Anzug hast. Okay. Er ist jetzt nachgekommen. Man muss ihn besser erzählen, aber ja. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gehört. Den kannst du ja auch in deinem YouTube-Kanal dann mal erzählen. Ja, das ist ja schon genug Witz. Also okay. Genau, ja. Und falls ihr den Olli, den Geobastard, auf YouTube sucht, einfach nach Geobastard suchen. Genau, dann kommt er direkt raus. Ich habe gefunden über Geocaching-Doku. Ja, gebe ich auch mal cool. Als Doku an. Inzwischen habe ich Comedy-Doku draus gemacht. Ich glaube, du beschreibst es so am besten. Es kann Wissenswertes enthalten. Aber also ich kann es empfehlen. Ich kann es sehr empfehlen. Ja. Spaßig. Also man guckt gerne zu, weil man ja über ihn lachen kann. Na ja, eben, genau. Und er macht es auch cool in seiner Art, finde ich. Der Gag passiert ja beim Machen meistens. Ja. Also ich habe es jetzt in der Staffel gemerkt, wenn man Pläne macht und so, gehen die meisten schief. Deswegen Improvisation ist alles. Also, was nehmen wir mit? Macht keine Pläne da draußen. Also wir haben trotzdem den Plan, in 2 Wochen sind wir wieder da, am Montag. Genau, richtig. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Eine schöne Zeit und ja, adieu. Alright, tschüss. Tschüss. Achso, ein besserer Witz wäre natürlich und ein kürzerer wäre einfach gewesen, warum dürfen Geocacher nicht in die Sauna? Weil sie in jedem Busch eine Dose suchen.